amerikanischen Fernsehgesellschaften, die ja noch bis spät in die Nacht hinein übertragen, wegen des Zeitunterschieds, und zwar CNN und ABS, gemeldet haben, das ist ein erhebliches und schweres Luftabwehrfeuer über Bagdad gibt. Der ganze Himmel sei erleuchtet von weißen Geschossen. Die Schüsse würden überall erfolgen, aber bis jetzt ist noch nicht klar, ob es tatsächlich um den Angriff, den die Iraker erwartet haben, sich handelt, oder ob es nur ein Luftabwehrgefeuer ist, was möglicherweise aufgrund eines Irrtums entstanden ist oder was gar nur eine Übung sein könnte. Das weiß man nicht. Aber Tatsache ist, dass in der gesamten Stadt Bagdad die Luftabwehrgeschütze, die ja überall auf den Dächern der Hochhäuser angebracht sind, derzeit schießen. Seit gut zwei Stunden hat man den Eindruck, dass im Nahen Osten eine gespannte Ruhe herrscht. Gibt es denn in den letzten Minuten, in der letzten halben Stunde, sehr genau kann man das ja zeitlich nicht fixieren, Hinweise für Truppenbewegungen, etwa in Saudi-Arabien? Nein, es hat ja bereits seit gestern Morgen erhöhte Alarmbereitschaft, oder man muss sagen höchste Alarmbereitschaft, für die 1 Million Soldaten, die auf der beiden Seite der kuwaitisch-saudi-arabischen Grenze stationiert sind, gegeben. Die Iraker haben ihre Stellung verstärkt, das ist auch bekannt. Aber ob das nun direkte Kriegsvorbereitungen gewesen sind oder nicht, das weiß man nicht. Es gab ja nun vor einigen Stunden, vor gut zwei Stunden, den Appell der Amerikaner, die restlichen Journalisten sollen Bagdad verlassen. Zuletzt waren es ja wohl noch 45, die in Bagdad ausgeharrt haben, unter anderem ein CNN-Team. Ein deutschsprachiger Kollege vom ORF hat ja Bagdad wohl mittlerweile verlassen. Dieses Team sollte Bagdad verlassen mit Anbruch des Morgengrauens. Was weiß man denn über diese Kollegen? Haben Sie Informationen? Das sind Kollegen, die jetzt aus Bagdad noch berichtet haben, ungefähr vor einer halben Stunde, die auch dieses Luftabwehrfeuer gemeldet haben. Die Übertragung ist ja unterbrochen worden, wobei nun nicht klar ist, ob das aufgrund von einer Stromsperre in ganz Bagdad passiert ist, denn die letzten Worte des CNN-Mann waren ja, dass ganz Bagdad verdunkelt würde, ob dadurch praktisch auch die Übertragung unterbrochen wurde oder ob es sich tatsächlich um einen Angriff handelt. Erste Informationen zum Luftabwehrgeschützfeuer über Bagdad aus Amman, Ulrich Tilgner. Um 0 Uhr die Nachrichten und anschließend versuchen wir neue Informationen zu bekommen aus dem 1 Uhr vom Hessischen Rundfunk Nachrichten. Die irakische Hauptstadt Bagdad ist möglicherweise aus der Luft angegriffen worden. Korrespondenten mehrerer amerikanischer Fernsehanstalten berichteten, dass Flugzeuge über Bagdad aufgetaucht seien und die Luftabwehr das Feuer eröffnet habe. Es habe mehrere Explosionen gegeben. In Riad in Saudi-Arabien beobachteten Korrespondenten den Start amerikanischer AWACS-Flugzeuge mit Radar-Frühwarnsystemen. Außerdem wurden Großraumflugzeuge in Richtung Irak in Marsch gesetzt. Zuvor hatte der amerikanische Präsidentensprecher Fitzwater erklärt, ein Krieg könne jederzeit ausbrechen, nachdem Irak auch nach Ablauf des UN-Ultimatums kein Signal für einen Abzug aus Kuwait gegeben habe. Eine offizielle Bestätigung der amerikanischen Regierung für einen Angriff auf Irak gibt es bislang noch nicht. Der libanesische Staatspräsident Ravi hat die Armee angewiesen, am 1. Februar in Südlibanon einzurücken. Er forderte die miteinander verfeindeten schiitischen Milizen auf, entsprechend der Friedensvereinbarung vom Oktober, bis dahin ihre bewaffneten Kräfte aus der Region abzuziehen. Israel hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass es eine Stationierung libanesischer Truppen im Südlibanon als Bedrohung seiner Sicherheit ansieht. Der amerikanische Senat hat Präsident Bush aufgefordert, mit Sanktionen die Sowjetunion zu einem Abzug ihrer Soldaten aus Litauen und den anderen Balkanrepubliken zu bewegen. Meine Damen und Herren, Sie haben es in den Nachrichten gehört, hat der Krieg in diesen Minuten am Golf begonnen? Diese Frage muss wohl jetzt endgültig mit Ja beantwortet werden. Vor 20 Minuten meldete die US-Fernsehstation CNN zum ersten Mal Luftabwehrgeschützfeuer über Bagdad. Es gibt es sogar eine Bestätigung aus Washington, dass der Angriff offiziell begonnen hat. Am Telefon in Nikosia bin ich jetzt verbunden mit meinem Kollegen Willi Steul. Sie verfolgen ja die Ereignisse, unter anderem über die Nahost-Nachrichtenagenturen, über das Nahost-Fernsehen. Was tut sich im Moment im Irak? Ganz offensichtlich läuft in diesen Minuten bereits die zweite Welle eines Angriffes auf Bagdad. Zwischendurch hatte das Flugabwehrfeuer etwas nachgelassen. Nun hat es wieder zugenommen. Offenbar sind es Bombardements aus großer Höhe. Man setzt sich also nicht dem direkten Feuer aus. Teile Bagdads, so sind die Meldungen, Teile Bagdads brennen. Das Stadtzentrum war vor wenigen Minuten unter Feuer. Offenbar ist ein Ziel auch das Hauptkommunikationszentrum von Bagdad. Und nun in diesen Minuten, ich verfolge hier gleichzeitig auch diese amerikanische Fernsehstation CNN, die 24 Stunden Live-Nachrichten sendet. Gerade ist Fitzwater, der Sprecher des Weißen Hauses, hier aufgetreten und hat bestätigt. Gibt es denn noch Nachrichtenverbindungen aus Bagdad? Sendet das Fernsehen noch? Haben Sie Informationen direkt aus Bagdad? Es gibt noch Nachrichtenverbindungen. Wir empfangen hier die arabischen Nachrichtenagenturen, darunter auch die irakische, die allerdings sich noch nicht gemeldet hat. Und ich bin hier in einem improvisierten Büro, was ich in den letzten Tagen oder gestern hier ein bisschen organisiert habe, verbunden mit den Orten am Golf, um das etwas so zu koordinieren, unsere direkten Berichterstatter, also Marcel Pott-Ammann zum Beispiel, die brauchen also so zu lange aus der zweiten Linie, ja. Und die kann man das sehr gut verfolgen. Weiß man denn etwas über die Herkunft der Maschinen? Was sind das für Maschinen, die wohl diesen Angriff fliegen? Oder kann man das jetzt noch gar nicht sagen? Das kann man im Moment absolut nicht sagen. Dazu liegen keine Informationen vor. Wenn es stimmt, dass die Bombardements aus großer Höhe kommen und in einer starken Konzentration auch auf Bagdad, dann ist möglich, dass es die B-52, die schweren Bomber sind, die alle etwa 400, 500 Tonnen Munition tragen. Die 24 davon wurden in den letzten Tagen näher an den Golf verlegt. Die sind möglich, aber dies ist eine Spekulation. Dafür gibt es im Moment hier bei mir noch keine Bestätigung. Vor gut 90 Minuten kam die letzte Aufforderung aus Washington an die noch 45 in Bagdad verbliebenen Journalisten. Sie sollen so schnell wie möglich aus Bagdad verschwinden. Das dürfte doch jetzt wohl keinesfalls mehr möglich sein. Es gab eine Gruppe von Fernsehjournalisten, amerikanischen Fernseh- und Hörfunkjournalisten, die für heute Morgen ein gechartertes Flugzeug erwarteten, um rauszufliegen. Aber es ist selbstverständlich davon auszugehen, obwohl ich jetzt hier dafür noch keine Meldung habe, dass selbstverständlich auch der Flughafen von Bagdad unter Feuer genommen worden ist. Und das dürfte im Moment über den Luftweg, also eine Evakuierung, nicht mehr möglich sein. Informationen von Willi Stoll, vielen Dank. Verbunden bin ich jetzt auch mit Michael Heile in Washington. Es gibt ja wohl jetzt, Herr Heine, eine offizielle Bestätigung für einen Angriff auf Bagdad. Ja, also die erste offizielle Bestätigung kam aus dem Pentagon, dem amerikanischen Verteidigungsministerium, allerdings noch nicht offiziell, aber das machte dann schnell die Runde vor etwa 10 Minuten. Dann hörte man aus dem Weißen Haus, Pressesprecher Marlene Fitzwater war herbeigeeilt. Er hatte heute Nachmittag schon einige Verwirrung ausgelöst, weil er gesagt hatte, vorher schon, die Entscheidung sei nun gefallen. Die Reporter hatten dann schon gerätselt, was das bedeuten könnte. Aber nun ist es eben offiziell. Er hat gesagt, der Krieg hat begonnen, aber nur wirklich diesen einen Satz. Bisher hat wenig gesagt. Er bereitet noch eine Pressekonferenz vor, wahrscheinlich mit dem amerikanischen Präsidenten heute Abend. Dann weiß man mehr, warum das Ganze jetzt begonnen hat, unter welchen Bedingungen. Das Einzige, was ich meinem Kollegen vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass ich einige Informationen habe, schon über die Art des Angriffes, wer da geflogen ist. Es soll eine Staffel von amerikanischen F-15 Eagle-Kampfflugzeugen gestartet worden sein, die mit Luft-Boden-Raketen ausgerüstet sind. Die sind dazu gedacht, also Artillerie, andere Stellungen, Festungen anzugreifen. Unter anderem sind auch 5 AWACS-Aufklärungsflugzeuge wohl in die Luft gegangen. Das ist klar, man will sich ein elektronisches Bild verschaffen, was am Boden passiert, was in der Luft passiert. Die AWACS-Flugzeuge kümmern sich vor allen Dingen darum, von woher feindliche Luftangriffe kommen könnten, wo feindliche Flieger aufsteigen. Und es sollen auch diverse Bomber losgeflogen sein, unter anderem die Stealth-Bomber. Unter anderem war ja die Rede schon den ganzen Tag von B-52-Bombern, die unterwegs sind. Die sind ja wohl jetzt in den Angriff noch nicht einbezogen. Also man weiß ziemlich genau, wie der Angriff erfolgen wird. Das Pentagon hat eigentlich daraus gar kein Geheimnis gemacht. Es hat gesagt, der Angriff erfolgt in 3 Wellen. Wir werden zuerst Bomber hinschicken, Kampfflugzeuge hinschicken, die allgemein unter dem Kommando der USA stehen. Das sind britische Tornados, das sind F-111, F-117-Flieger und eben auch die F-15-Flieger, die unter anderem auch die Saudis fliegen. Diese werden die ersten Angriffe fliegen, dann und zwar auf strategisch wichtige Punkte. Wir haben es eben gehört, das Hauptkommunikationszentrum in Bagdad zum Beispiel, wahrscheinlich auch das Hauptquartier der Baath Party, den neuen Präsidentenpalast. So etwas wird man angreifen. Dann werden Bomber folgen in einer zweiten Welle. Das Bombardement wird etwa eine Woche lang dauern. Das hat das Pentagon gesagt. Dann werden Bodentruppen wohl nachziehen. zum Bombardement der Flugzeuge, der Bomber ist zu sagen, es werden wohl etwa 2000 Angriffe geflogen in 24 Stunden. Das ist etwa das, was man im Vietnamkrieg innerhalb einer Woche geflogen hat. Es wird also ein Bombardement geben, das man bisher in diesem Ausmaß noch nicht gesehen hat. Irgendwann, wenn die Amerikaner glauben, dass es einigermaßen ungefährlich ist, werden wohl die Bodentruppen nachziehen. Zuerst wahrscheinlich die saudischen Truppen zusammen mit den französischen, die unter dem Kommando der Saudi-Arabier stehen. Sie sollen direkt irakische Stellungen angreifen in Kuwait. Von den Flanken sollen dann Amerikaner nachrücken, unter anderem mit den sehr schnellen M1-Panzern, um dann Gelände zu gewinnen und zu versuchen, Kuwait wieder zurückzugewinnen. Das Ganze kann natürlich hapert in dem Moment, wo sich das Ganze auf irakisches Gebiet verlagert. Das ist eine Krise, die entstehen kann, denn die Araber, die Vereinigten Arabischen Armeen unten haben bereits gesagt, in den Irak würden sie nicht hineingehen, sie wollen nur Kuwait befreien. Erste Informationen aus Washington von meinem Kollegen Michael Heine. Wir werden sicherlich im Laufe der Nacht noch in Kontakt bleiben, versuchen jetzt zunächst eine Verbindung zu unseren Kollegen nach Tel Aviv herzustellen und machen zunächst Musik. Eine neue Eilmeldung vom Golfkonflikt. Wir schalten um ins Nachrichtenstudio. Die amerikanische Regierung hat bestätigt, dass ein Angriff auf Irak begonnen hat. Ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington sagte wörtlich, die Befreiung Kuwaits ist angelaufen. Auch hohe US-Militärs in Saudi-Arabien berichten, US-Kampfbomber seien von Riad aus in Richtung Irak gestartet. Inzwischen meldete auch die britische Regierung einen Luftangriff gegen Irak. Die irakische Hauptstadt Bagdad wurde offenbar als erstes Ziel angegriffen. Mehrere amerikanische Fernsehkorrespondenten berichteten, es seien Explosionen und Flugabwehrfeuer zu hören. Angriff auf Bagdad. Weiße Blitze sind überall. Kugeln werden in die Luft geschossen. Das berichtete vor wenigen Minuten CNN-Korrespondent John Holliman aus Bagdad. Es gibt riesige Blitze in der Luft. Es sind aber keine Explosionen zu hören, wohl noch nicht. Die Stadt ist wohl auch noch nicht verdunkelt. Ich bin jetzt verbunden mit meinem Kollegen Martin Wagler in Israel, in Tel Aviv. Saddam drohte ja Israel mehrfach, es werde von der Landkarte verschwinden, es werde ausgelöscht. Welche Reaktionen gibt es denn auf den Luftangriff auf Bagdad in Tel Aviv? In Tel Aviv und in Jerusalem gibt es derzeit noch keine Reaktionen auf diesen Angriff. Israel ist nicht unvorbereitet auf diese Situation eingegangen. Gestern noch hatte Premier Shamir ja gesagt, der Angriff auf Irak, auf Kuwait stehe unmittelbar bevor. Und gestern noch dachte jeder, das seien die üblichen israelischen Stellungnahmen, die man ja seit Tagen hier kennt. Aber im Augenblick, wie gesagt, Tel Aviv absolut im Tiefschlaf. Die Stadt ist ebenso wenig verdunkelt, es ist alles hell erleuchtet. Es ist absolut ruhig und es gibt im Augenblick keinerlei Reaktionen hier von Seiten der israelischen Regierung. Es gab ja auch die Drohung der israelischen Militärs, man werde womöglich sofort in die Kampfhandlungen eingreifen, sofern die Amerikaner eingreifen und angreifen in Bagdad. Dafür gibt es keinerlei Anzeichen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Israelis hier so sorglos umgehen mit dieser ganz heiklen Situation, jetzt sofort angreifen würden. Das würde die Eskalation weiter vorantreiben und daran kann im Augenblick in Israel niemandem gelegen sein. Es gab ja nun auch den Plan, in einem solchen Fall den nationalen Notstand auszurufen. Gibt es denn dafür Vorsorge? Es gibt eine Reihe von Vorsorgemaßnahmen. Der Notstand ist nicht ausgerufen. Vielleicht kommt dieses im Laufe des Tages. Aber im Augenblick, wie gesagt, keinerlei Anzeichen dafür. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt in den Etagen des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv heftig gesagt wird, dass man natürlich dort einiges vorbereitet und einiges einleitet. Aber nach außen hin ist im Augenblick nichts zu hören und zu sehen. Israelische Reaktionen auf den Luftangriff auf den Irak. Vielen Dank für die ersten Informationen, Martin Wagner nach Tel Aviv. Auch die Iraker haben jetzt wohl ihre Angriffe gestartet. Dafür gibt es einige Anhaltspunkte. In Bahrain soll der US-Stützpunkt jetzt unter Feuer genommen worden sein. Die Mannschaft musste die Schutzräume aufsuchen. Das meldete ein Journalist aus Dharan. Es gibt allerdings noch keine Informationen über die Zahl möglicher Opfer. 1.33 Uhr ist es. Am Mikrofon in New York nun unser Mitarbeiter Walter Pfeffle. Walter Pfeffle, man hört, dass es möglicherweise in dieser Stunde eine Sitzung des Sicherheitsrates geben könnte. Ja, aus dem Büro, das ist richtig, aus dem Büro des Generalsekretärs ist zu hören, dass es möglicherweise noch eine Sitzung gibt. Die Information kommt aber von den Amerikanern. Die Amerikaner wollen offenbar dem Sicherheitsrat mitteilen, die Entscheidung der Vereinigten Staaten mitteilen. Der Generalsekretär sitzt zurzeit in seinem Büro und schaut sich natürlich wie alle anderen die Fernsehsendungen an. Die Stimmung ist seit gestern Abend natürlich sehr gedrückt hier am UNO-Sitz, nachdem heute Irak überhaupt nicht reagiert hat auf diesen letzten Appell des Generalsekretärs gestern Abend. Man wusste natürlich, dass nun der Krieg jederzeit ausbrechen könnte. Ich habe vor ein paar Minuten mit dem kuwaitischen Botschafter hier gesprochen, Mohammed Abul Hassan, der ja hier sehr prominent immer in den Nachrichten auftaucht. Er sagte, die Militäroperation sei von dem Sicherheitsrat genehmigt. Ihr Ziel sei es, Kuwait zu befreien. Und wir wünschen dieser Operation viel Glück und viel Erfolg. Herr Pfeffle, die letzten Vermittlungs- und Friedensbemühungen sind über die Vereinten Nationen gegangen. Heißt es, dass nun die Vereinten Nationen mit ihrem Latein am Ende sind, dass nun die Waffen sprechen müssen? Oder kann man damit rechnen, dass es eine abermalige Initiative des Sicherheitsrates geben wird? Ich könnte mir das also jetzt zu dem Zeitpunkt kaum vorstellen, denn der Sicherheitsrat ist tatsächlich, wie gesagt, mit seinem Latein am Ende. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Die einzige Möglichkeit ist nun, dass der Irak irgendwelche Maßnahmen ergreift, um die Resolution, es gibt ja 12 seit dem 2. August, zu erfüllen. Solange es da keine Signale gibt aus Bagdad, ist wohl mit diplomatischen Mitteln momentan nichts zu erreichen. Das wurde auch heute deutlich bei dem Briefing für UNO-Korrespondenten, sagte der Sprecher des Generalsekretärs ganz deutlich, dass es zwar noch einige individuelle Versuche gäbe, die aber mit der UNO nichts zu tun hätten. Danke, Walter Pfeffle, für diesen Bericht. Meine Damen und Herren, in diesen Sekunden, in diesen Minuten überschlagen sich natürlich die Nachrichtenagenturen mit Meldungen. Ich will die aktuellsten Meldungen Ihnen mitteilen. Wörtlich hat es geheißen, die Befreiung Kuwaits hat begonnen. US-Präsident George Bush wollte um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine Erklärung abgeben, heißt es in dieser Meldung. Meine Damen und Herren, in diesen Augenblicken ist die Nachrichtenlage, wie das nicht anders sein kann, noch etwas verworren. Der Deutschlandfunk hat ein Sonderstudio eröffnet und wir werden Sie in den folgenden Stunden kontinuierlich mit allen verfügbaren Informationen über die Entwicklung im Golfkrieg informieren. Eine ganz wichtige Informationsquelle auch für uns in diesem Augenblick ist die amerikanische Fernsehgesellschaft CNN. Ich habe hier neben mir einen Monitor stehen. Dort hörte ich eben einen Bericht, der direkt aus Bagdad kam, mit. Ein Bild war nicht zu sehen, aber man hörte Einschläge, Explosionen, Detonationen. Der amerikanische Korrespondent berichtete von Einschlägen nicht weit von seinem Standort entfernt. Ich habe hier eine neue Meldung der französischen Nachrichtenagentur AFP vorliegen. Darin wird zunächst das Bekannte bestätigt, dass nämlich die irakische Hauptstadt Bagdad von US-Flugzeugen angegriffen worden ist. Der amerikanische Fernsehsender ABC wird zitiert. Danach gäbe es im ganzen Westteil der Stadt Bagdads ein unglaubliches Geschützfeuer. Ein Geschützfeuer der irakischen Luftabwehr, die sich mit den angreifenden Flugzeugen der Amerikaner auseinandersetzt. ABC meldet auch, und zwar unter Berufung auf das amerikanische Verteidigungsministerium, dass die US-Streitkräfte Marschflugkörper des Typs Tomahawk von Schiffen im Golf und im Roten Meer auf Kuwait, das ja von den Irakis besetzt ist, und auf den Irak selbst abgeschossen haben. Bei mir im Studio sitzt nun der sicherheitspolitische Experte des Deutschlandfunk, mein Kollege Rolf Clement. Guten Abend, Herr Clement, ich begrüße Sie hier. Die Informationen, ich sagte es, sind ja noch nicht so sehr übersichtlich. Wir wissen nicht en Detail, was dort zur Stunde passiert im Irak. Wie ungefähr muss man sich nach den militärischen Ausgangspositionen, die ja bekannt waren, die Lage jetzt vorstellen? Man kann davon ausgehen, glaube ich, dass nicht nur Bagdad angegriffen wird. Darauf deutet die Meldung hin, dass die Marschflugkörper, das sind selbstfliegende Waffensysteme, die von vor allen Dingen von den Schiffen abgeschossen worden sind. Darauf deutet die Meldung hin, dass diese zum Beispiel auf Ziele im ehemaligen oder demnächst wieder Kuwait abgeschossen worden sind. Wir wissen auch nicht, weil da keine Korrespondenten, keine Kollegen sitzen, welche anderen Städte und welche anderen Einrichtungen im Irak schon getroffen worden sind. Man kann davon ausgehen, dass nicht nur Bagdad nun im Moment angeflogen wird und bekämpft wird. Ziel der Amerikaner oder der UNO-Truppen wird es zunächst sein, die Kommunikationseinrichtungen der Iraker zu zerstören, damit diese Armee nicht mehr führbar ist. Zweiter, mindestens ebenso wichtiger Punkt ist, die Luftabwehreinrichtungen der Iraker zu zerstören, damit die eigenen Flugzeuge, man spricht ja von bis zu 2000 Angriffen, also 2000 Flugzeugen, die am Tag innerhalb von 24 Stunden dort einen Anflug machen sollen. Das ist ungefähr die Menge, die in anderen kriegerischen Auseinandersetzungen in einer Woche geflogen worden ist. Also zweiter Punkt wären die Luftabwehreinrichtungen, die getroffen werden sollen. Dann müssen natürlich die Flughäfen, damit die Luftwaffe sich nicht mehr zur Wehr setzen kann. Und als dritten ebenso wichtigen Punkt die Raketenstellungen, damit auch vom Irak aus keine Raketen mehr abgeschossen werden können. Diese vier Zielgruppen werden jetzt in den nächsten Tagen wahrscheinlich durch ein Dauerbombardement versucht werden, völlig auszuschalten. Und wie der Irak darauf reagiert, kann man im Moment noch nicht genau sagen. Die Strategie der Iraker, die Idee der Iraker ist es, die Amerikaner und ihre Verbündeten möglichst schnell in einen Bodenkrieg zu verwickeln, weil sie aus gesicherten Stellungen heraus an der irakisch-saudischen und der kuwaitisch-saudischen Grenze natürlich aus der Deckung heraus da sich Vorteile von versprechen. Aber man weiß aus dem Iran-Irak-Krieg, dass die irakische Armee in dem Moment, wo sie sich bewegen muss, wo sie also aus diesen Stellungen heraus muss, dass sie in dem Moment sehr leicht verwundbar wird, sehr leicht angreifbar wird und sozusagen nur noch die Hälfte wert ist, um es mal etwas salopp auszudrücken. Also es findet in den nächsten Tagen sicherlich ein Dauerbombardement statt, ein Luftkrieg der multinationalen Truppe gegen Irak und es findet auf der unteren Ebene der Versuch statt, die Amerikaner in einen Bodenkrieg zu verwickeln. Ich darf an dieser Stelle unterbrechen, denn es gibt eine neue Eilmeldung. Sie lautet, Bagdad ist von der Außenwelt abgeschlossen, Telefon- und Telex-Verbindungen in die irakische Hauptstadt sind ausgefallen. Dies hat der amerikanische Armeesender AFN soeben gemeldet. Doch fahren wir fort in unserem Gespräch. Wolf Clement, eine Vorhersage ist ja eingetroffen. Man hat immer gesagt, ohne den Zeitpunkt des Angriffs zu kennen, wenn der Angriff der Truppen der Vereinten Nationen erfolgt, wird es Nacht sein. Weshalb bei Nacht? Weil zunächst einmal bei Nacht natürlich zum Beispiel die Bevölkerung weitgehend schläft, soweit man das sagen kann, weil auch die Armee da nicht in so voller Alarmbereitschaft oder man hofft es, dass die dann nicht in so voller Alarmbereitschaft ist wie am Tag und weil man im Schutz der Dunkelheit natürlich besser anfliegen kann als bei Tageslicht. Man wird nicht so schnell entdeckt. Man geht davon aus, dass die Radareinrichtungen, die der Irak hat, vor allen Dingen die auf dem ursprünglich irakischem Gebiet, wenn man das mal so sagt, die da stehen, eben von der technischen Qualität nicht ganz so gut sind wie zum Beispiel die Infraroteinrichtungen, die amerikanischen, französischen Flugzeuge haben. Von daher erhofft man sich Vorteile, wenn man im Dunkeln ankommt. Das war ein erster Versuch unseres sicherheitspolitischen Experten Rolf Clement, uns ein mögliches Bild der Lage zu vermitteln. Danke, Rolf Clement, wir machen jetzt Musik. Meine Damen und Herren, es liegen wieder einige Nachrichten vor, die doch schon einen etwas präziseren Überblick erlauben. So meldet AFP soeben, dass es der irakischen Luftabwehr nach Erkenntnissen des US-Fernsehsenders CNN in der ersten Stunde der Militäroperationen der UN offenbar nicht gelungen ist, die angreifenden Flugzeuge zu treffen. Nach Angaben eines Generals Bernard Trainer, wird er zitiert, wurden bei der Operation Bomber vom Typ Stealth, der sogenannte Tarnkappenbomber, also eingesetzt. Eine andere Meldung kommt aus Singapur. Dort ist der Ölpreis nach den Meldungen über den Kriegsausbruch am Golf sprunghaft in die Höhe geschnellt. Es liegt eine erste Stellungnahme eines Bonner Spitzenpolitikers vor. Der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel hat den Beginn der Kampfhandlungen mit, ich zitiere, sprachlosem Entsetzen aufgenommen. Vogel äußerte zu dieser Stunde in Bonn tiefe Betroffenheit und er erklärte, die Politik hat versagt. 2 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Der Golfkrieg hat heute Nacht begonnen. Die von den Amerikanern angeführten multinationalen Truppen am Persischen Golf begannen kurz vor 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit einem Luftangriff auf die irakische Hauptstadt Bagdad. Zugleich wurden Ziele im irakisch besetzten Kuwait unter Beschuss genommen. US-Präsidentensprecher Fitzwater sagte kurz nach den ersten Meldungen über einen Luftangriff, die, so wörtlich, Befreiung Kuwaits habe nunmehr eingesetzt. Zusammen mit den Streitkräften der Bündnispartner hätten die Vereinigten Staaten unter dem Codenamen Operation Wüstensturm damit begonnen, die Aufträge des UNO-Sicherheitsrates durchzusetzen, sagte Fitzwater. US-Präsident Bush will noch in der Nacht eine Erklärung abgeben. Amerikanische Fernsehgesellschaften hatten zuvor aus Bagdad von heftigem Abwehrfeuer der irakischen Luftabwehr und Explosionen berichtet. Der Geschützlärm komme hauptsächlich aus der Richtung des internationalen Flughafens und des Telekommunikationszentrums. Nach weiteren inzwischen eingegangenen Berichten amerikanischer Reporter wurde auch eine Ölraffinerie getroffen. Die Bomben wurden sehr zielgenau abgeworfen, hieß es in den Meldungen. Ein Sprecher der US-Streitkräfte in Saudi-Arabien teilte mit, um 22.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit seien die ersten Kampfflugzeuge des Typs F-15E vom größten Luftwaffenstützpunkt der USA in Saudi-Arabien aus in Richtung Irak gestartet. Die Flugzeuge waren nach den Angaben mit Bomben und Treibstoffzusatztanks vollbeladen. Außerdem hätten sie Bordkanonen und Raketen zur Selbstverteidigung mitgeführt. Auf dem amerikanischen Militärstützpunkt Dahran in Saudi-Arabien wurde unterdessen Luftalarm gegeben. US-Fernsehreporter, die von dort berichteten, wurden aufgefordert, die Schutzräume aufzusuchen. Die Übertragungen brachen daraufhin ab. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad wurde kurz nach dem Angriff auf Bagdad Luftalarm gegeben. In Fernsehmeldungen hieß es, zunächst seien keine angreifenden irakischen Flugzeuge zu beobachten. Die ausländischen Journalisten in Riad wurden aufgefordert, ihre Gasmasken zu sich zu nehmen und in die Schutzräume zu gehen. Nach Korrespondentenberichten soll in den ersten Phasen der Luftangriffe vor allem die irakische Luftabwehr ausgeschaltet werden, die rund 700 Flugzeuge zählt. Ferner sollen danach auch Raketenstellungen angegriffen und zerstört werden, um einen unmittelbaren Gegenschlag des Iraks gegen Saudi-Arabien und Israel zu verhindern. Inzwischen meldeten US-Reporter aus Bagdad, dass es jetzt außerordentlich still in der Stadt sei. Es habe sich offenbar um einen Überraschungsangriff gehandelt. Der Irak hatte Kuwait am 2. August überfallen und sich trotz mehrerer UNO-Resolutionen geweigert, das Land zu räumen. Die UNO-Frist war gestern früh um 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit abgelaufen. Vor wenigen Minuten wurde gemeldet, dass Bagdad von der Außenwelt abgeschlossen sei. Telefon- und Telex-Verbindungen in die irakische Hauptstadt seien ausgefallen, hieß es in einem amerikanischen Armeesender. Nach Erkenntnissen des US-Fernsehsenders CNN ist es der irakischen Luftabwehr in der ersten Stunde der Militäroperation über Bagdad offenbar nicht gelungen, die angreifenden Flugzeuge zu treffen. Wenige Minuten nach Ausbruch der Kampfhandlungen am Golf hat die israelische Armee den zivilen Ausnahmezustand ausgerufen. Ziel der Maßnahme, die der Armee weitreichende Vollmachten gibt, ist es, die Bevölkerung vor einem noch immer für möglich gehaltenen irakischen Raketen- oder Luftangriff schützen zu können. Die 4,5 Millionen Israelis wurden aufgefordert, ihre in den vergangenen Tagen hergerichteten Gasschutzräume in Häusern und Wohnungen aufzusuchen, die Gasmasken umzuhängen und nicht auf die Straße zu gehen. Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat sich nach den ersten Nachrichten über den Beginn des Golfkrieges vertagt. Die 15 Ratsmitglieder, die die Lage in den von Israel besetzten Gebieten erörtert hatten, wollen heute früh wieder zusammenkommen. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wenn man da einen guten Morgen wünschen kann um 2.07 Uhr, begrüßt Sie hier im Deutschlandfunkstudio Dieter Jepsen-Vöge am Mikrofon. Wir wollen von nun an versuchen, über alles zu berichten, was wir über den vor etwa eineinhalb Stunden begonnenen Golfkrieg berichten können. Wir werden Sie über die aktuellen Meldungen, aktuellen Ereignisse informieren und versuchen, unsere Korrespondenten in den Städten zu erreichen, vor allen Dingen in Amman, in Jerusalem, in Washington, kurz in den Zentren, wo Informationen zu erhalten sind und wo Entscheidungen fallen. Über das, was Sie in den Nachrichten gehört haben, hinaus, wir verfolgen hier auch im Studio die amerikanische Fernsehgesellschaft CNN. Ein Pentagon-Sprecher wurde dort eben zitiert, der davon sprach, es sei bisher ein reiner amerikanischer Luftangriff auf den Irak vonstatten gegangen. Es sei alles so, habe sich alles so ereignet, wie es lange vorher geplant worden sei. Es habe keine eigenen Verluste gegeben und aus Saudi-Arabien berichtete ein Reporter von CNN, dass noch keine irakischen Gegenschläge bekannt geworden seien. Dass sich aber, so fügte dieser Reporter hinzu, dieses natürlich sehr bald ändern könne. Wenn Sie uns hier im Deutschlandfunk hören, dann werden Sie über alle aktuellen Ereignisse informiert. In Kairo am Telefon begrüße ich nun den ARD-Korrespondenten Thilo Köstler. Guten Morgen, Herr Köstler. Was für Informationen liegen Ihnen Kairo vor? Es ist völlig ruhig und undramatisch in Kairo. Die Millionenmetropole liegt noch in tiefer Nacht. Auf den Einfallstraßen kommen die Überlastwagen mit den frischen Lebensmitteln aus dem Nildelta und aus Oberägypten in die Hauptstadt gefahren. Kairo sieht aus, wie es immer aussieht um diese Zeit. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass etwas anders geworden sein könnte mitten in dieser Nacht. Routinemäßig, da sehen auch die Soldaten und Sicherheitseinheiten ihren Dienst auf den Nilbrücken, die in den vergangenen Tagen noch verstärkt worden sind. Die Fahrbahnen werden jede Nacht auf eine Fahrspur verjüngt, auch sonst gibt es Straßenstand. Aber jetzt werden die Kontrollen eben gewissenhaft aufgeführt. Die Autos passieren die Straßenstand in Schritttempo, die Beamten sehen in jedes Auto hinein. Viele werden angehalten und durchsucht. Das ist die einzige Besonderheit, die es gibt. Ägypten hat zu keinem Zeitpunkt befürchtet, zum Ziel irakischer Angriffe zu werden. Die Distanz zu Bagdad und zu den irakischen Raketenbasen ist einfach zu groß. Die Sorge der Regierung bezieht sich auf mögliche Terroranschläge, die es von Seiten pro-irakischer Gruppen unter Umständen geben könnte, unter Umständen auch von Seiten der Fundamentalisten. Mit Blick natürlich auf die strikte anti-irakische Haltung, die Präsident Mubarak in diesen Konflikt eingenommen hat. Deshalb wurden die Maßnahmen für die innere Sicherheit erhöht. Die Armee- und Polizeiposten, die Mannschaftswagen, die Autos der Stadtsicherheit sind in Kairo-Straßen etwa überall präsent. Aber es gibt überhaupt nichts Besonderes, was man zu diesem Zeitpunkt aus Kairo berichten könnte. Die Stadt schläft noch. Sie haben darauf verwiesen, auf die Haltung, die Staatspräsident Mubarak ja eingenommen hatte. Mubarak hatte ja auch an Saddam Hussein noch vor einem Tag appelliert in einer Fernsehrede, sich doch aus Kuwait zurückzuziehen bzw. mit dem Rückzug zu beginnen. Das ist richtig. Präsident Mubarak hat das immer wieder getan. Er hat insgesamt 6 Reden gehalten in diesen 5 Monaten. Präsident Mubarak hat sehr klar und sehr eindeutig sehr früh Stellung bezogen. Er hat sich auf die Seite der anti-irakischen Front gestellt. Er hat sich zu ihrem Führer gemacht. Dies natürlich mit Blick darauf, dass er gesagt hat, ich kann nicht im einen Fall die Annexion eines Landes akzeptieren und im anderen Fall die israelische Besatzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens hinnehmen. Wenn, dann muss Völkerrecht in beiden Fällen gelten. Er hat in einem dramatischen Appell noch einmal klargemacht, was die Haltung Ägyptens ist. Nur weiß man eben nicht, inwieweit die ägyptischen Massen im Falle eines Falles auch bereit sind, die Position ihres Präsidenten mitzutragen, der auch eben nochmal klargemacht hat, dass er zum anti-irakischen Bündnis mit den USA steht. Er hat es Israel sogar das Recht auf einen Gegenschlag zugestanden, sollte es angegriffen werden, denn jedes Land habe das Recht, sich zu verteidigen, hat er gesagt. Allerdings hat er mit Blick auf die Stimmung in seinem Land auch die Aufgabe der 36.000 ägyptischen Soldaten, die an der Grenze zum Irak stationiert sind, klar definiert. Er hat gesagt, die ägyptischen Truppen würden unter keinen Umständen zu Invasionstruppen im Irak werden. Ihre Aufgabe sei es lediglich, das annektierte Emirat Kuwait zu befreien. Hm. Herr Kössler, wie wird denn die ägyptische Bevölkerung informiert oder gibt es bisher keine Informationen bei Ihnen? Also wir sind im Moment noch dabei, Radio zu hören. Dort läuft im Augenblick noch Musik. Ich bin mir im Moment noch nicht sicher, ob dieses Ereignis überhaupt bereits bestätigt worden ist. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob die ägyptische Nachrichtenagentur MENA bereits reagiert hat. Das ist ja alles noch furchtbar frisch. Und wie gesagt, die Ägypter werden, wenn sie die Radios heute Morgen anmachen, unter Umständen auch, wenn sie die Zeitung aufschlagen, wahrscheinlich wird es Sonderausgaben sein, werden heute Morgen informiert sein. Vielen Dank, Thilo Kössler in Kairo, für diese Information. Auf Wiederhören. Amerikanische Kampfbomber haben soeben auch erste Angriffe auf Ziele in Kuwait geflogen. Das jedenfalls sagte ein Sprecher der amerikanischen Botschaft in Riad in Saudi-Arabien. Also der Sprecher hörte eigenen Angaben zufolge keine Bombeneinschläge in der saudischen Hauptstadt selber. Allerdings ertönten Luftalarmsirenen, sagt er weiter. Und eine Meldung, die uns von ADN berichtet, ADN, die auch CNN abhören und berichten, dass Korrespondenten von CNN berichtet haben, kurz vor 2 Uhr unserer Zeit seien weitere Angriffswellen gegen Bagdad geflogen. Die irakische Luftabwehr habe intensiv gefeuert. Eine gewaltige Explosion habe sich etwa 10 Kilometer außerhalb der irakischen Hauptstadt ereignet. In New York begrüße ich nun am Sitz der Vereinten Nationen unseren Kollegen Walter Pfeffle. Herr Pfeffle, auch die Vereinten Nationen haben reagiert auf die ersten Nachrichten vom amerikanischen und vom alliierten Angriff, so muss man sagen, auf den Irak. Das ist richtig. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Javier Pérez Ecuéa, hat die Entwicklungen am Golf in seinem Büro auf dem 38. Stock mitverfolgt und kam also vor ein paar Minuten runter und hat eine Erklärung abgegeben. Ich habe sie hier vor mir. Ich versetze mal schnell aus dem Englischen. Was kann ich Ihnen sagen, meine lieben Freunde, sagt er. Nach all meinen Bemühungen, nach all den Bemühungen so vieler Länder und so vieler Persönlichkeiten, stehen wir nun dem Krieg gegenüber. Zu dieser Stunde, etwa anderthalb Stunden nach Ausbruch der Feindseligkeiten, ich bin nicht so genau darüber informiert, kann ich nur eins sagen, ich bin sehr enttäuscht. Aber als Generalsekretär der Vereinten Nationen kann ich nur enttäuscht darüber sein, über den Ausbruch der Feindseligkeiten. Das war das Ende der Erklärung. Es kann jetzt sehr gut sein, dass heute Abend der Sicherheitsrat nochmal zusammentritt. Das wollte er ohnehin tun. Die Mitglieder des Rates hatten sich vor zwei Stunden etwa vertagt. Es geht hier um die Ausweisungen von Palästinensern aus den besetzten Gebieten. Er sollte um 10.30 Uhr unserer Zeit, also in etwa anderthalb Stunden, nochmal zusammentreten, aber dann brach der Krieg aus. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass dieses Thema nun etwas in den Hintergrund geschoben wird. Wenn diese Sitzung stattfindet, dann wird sich das Thema nur auf den Golf konzentrieren. Soweit Walter Pfeffle aus New York mit einer ersten Reaktion von UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar. Und in Washington bin ich nun verbunden mit unserem Kollegen und Korrespondenten Joachim Lenz. Herr Lenz, was können Sie sagen über das, was die amerikanische Regierung bisher mitgeteilt hat? Ich lese, dass in etwa einer Dreiviertelstunde amerikanische Präsident George Bush sich an die amerikanische Bevölkerung wenden will. Genau so ist es. Und bis dahin müssen wir warten auf eine exakte Erklärung seitens der amerikanischen Regierung. Der Krieg begann ja genauso, wie die vielen Militärexperten in allen Zeitungen, in allen Fernsehstationen es seit 14 Tagen, seit drei Wochen vorhergesagt hatten, im Schutz der Nacht mit einer Welle von Tomahawk-Marschflugkörpern denen amerikanische Kampfbomber folgten. Gary Shepard, der Reporter der US-Fernsehgesellschaft ABC in Bagdad, beschrieb kurz nach Beginn der hiesigen Abendnachrichten gegen 18:35 Washingtoner Zeit per Telefon in die Abendsendung, was über und vor der Stadt zu sehen und zu hören war. Im Himmel Lichtblitz über Bagdad, der Himmel ist erleuchtet. Ich sehe Flugzeuge, die auf unser Hotelzimmer zukommen. Ich höre Flakgeschütze, höre Feuer vom Boden. Ein ungeheures Panorama von Blitzen. Sirenen beginnen zu heulen in Bagdad. Die Lichter der Stadt brennen weiter in den Häusern und auf den Straßen. Ich sehe Feuer auf dem Boden, Explosionen, Leuchtspurgarben erleuchten den Himmel. Wenig später verlas dann Marlin Fitzwater, der Sprecher des amerikanischen Präsidenten, eine Erklärung von George Bush, die lautete: Die Befreiung Kuwaits hat begonnen. In Verbindung mit den Streitkräften unserer Koalitionspartner haben die Vereinigten Staaten unter dem Codenamen Wüstensturm begonnen, das Mandat des UNO-Sicherheitsrats durchzusetzen. Um 19 Uhr begannen Streitkräfte der Operation Wüstensturm, Angriffe auf Ziele in Irak und Kuwait zu fliegen. Fitzwater schloss mit dem Satz: Um 21 Uhr wird der Präsident eine Rede an die Nation halten. Und da muss man gleich sagen, die amerikanischen Flieger und die anderen Flieger, die diesen Angriff flogen, waren offenbar schneller, als der Präsident vermutet hatte. Denn der Angriff wurde vom Augenzeugen ja bereits fast eine halbe Stunde vorher geschildert aus Bagdad. An seiner Rede, die Bush nun an die Nation halten wird, so ist aus dem Weißen Haus zu erfahren, hat der Präsident zwei Wochen lang intensiv gefeilt. Er hatte lange genug. Amerika ist also jetzt im Krieg, in einem Krieg, der so begonnen hat, wie alle es angekündigt hatten, mit einem, nach allem, was wir wissen, massiven Luftangriff auf strategische Ziele im Irak, auf Bagdad vor allem. Amerika ist in einem Krieg und die amerikanischen Zuschauer können das sozusagen zu ihrer besten Sendezeit am Abend alles live miterleben, was sich dort tut, und wahrscheinlich alle Fernsehanstalten werden intensiv informieren. Soweit Joachim Lenz mit seinem ersten Bericht aus Washington. Wir machen zunächst Musik und werden dann versuchen, erste Reaktionen aus Bonn einzufangen. Ja, es ist 2 Uhr 22 und sehr kurz, nachdem auch hier bekannt wurde, dass die amerikanischen Flugzeuge einen Angriff auf Irak, auf Bagdad geflogen haben, haben auch die Politiker in Bonn reagiert. Mein Kollege Peter Heinemann hat in Bonn erste Reaktionen zusammengefasst. Herr Heinemann. Ja, ich habe schon völlige tiefste Betroffenheit in Bonn, aber sicherlich nicht nur im politischen Bonn, sondern sicherlich bei den Menschen insgesamt in Deutschland, die diesen Beginn der Kampfhandlungen am Golf miterlebt haben, über die Nachrichten, über die ersten Meldungen und Berichte im Fernsehen und im Hörfunk bei uns. Ja, es scheint so, dass also der Bundeskanzler Helmut Kohl und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher sofort nach dem Ausbruch der Kampfhandlungen am Golf unterrichtet worden sind. Und Bundeskanzler Kohl hat mit einer ersten Erklärung auf den Beginn dieser Kampfhandlungen mit den Worten reagiert: Ich habe mit tiefer Betroffenheit die Nachricht vom Beginn der Kampfhandlungen am Golf erhalten. Alle Bemühungen um eine friedliche Lösung seien damit gescheitert. Wir alle denken in dieser Stunde an die Menschen, die die Hauptleidtragenden des Konfliktes sind. Und gerade wir Deutschen können das nachempfinden. Gemeinsam mit unseren Partnern, so der Bundeskanzler, werden wir alles in unseren Kräften Stehende tun, damit der Krieg so schnell wie möglich beendet werde. Und auch der SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel hat den Beginn der Kampfhandlungen mit sprachlosem Entsetzen aufgenommen. Vogel äußerte sich in Bonn und meinte, tiefe Betroffenheit würde ihn ausmachen, und er stellte für sich und für seine Partei fest, die Politik habe versagt. Vom Sprecher des Auswärtigen Amtes wurde also noch einmal gerade bestätigt, diese Meldung liegt mir jetzt auch vor, dass in der Tat Hans-Dietrich Genscher und wohl auch Bundeskanzler Kohl sofort von dem Ausbruch der Kampfhandlungen informiert worden sind. Vielleicht das. First the mandates of the United Nations Security Council. As of 7 o'clock p.m. Eastern Standard Time, Operation Desert Storm forces were engaging targets in Kuwait and Iraq. President Bush will address the nation at 9 o'clock p.m. tonight from the Oval Office. I'll try to get you more as soon as we can. Thank you very much. Ja, soweit der Bericht von Wolfgang Labun, der Kollege, der zusammengefasst hat, was CNN-Reporter berichtet haben über den ersten Angriff auf Bagdad und wie die ersten offiziellen amerikanischen Reaktionen waren. Noch eine Meldung, die mich gerade erreicht, ein Hinweis. Die Botschafter der 16 NATO-Staaten werden sich in jetzt genau einer Stunde in Brüssel treffen, um weiteres zu beraten. Und wo wir gerade ja gehört haben, sehr eindrucksvoll gehört haben, wie zwei amerikanische Reporter aus Bagdad über die erste Angriffswelle berichtet haben, hier auch in deutscher Sprache das zitiert, was der Korrespondent der amerikanischen Fernsehgesellschaft ABC in Bagdad, Gary Shepard, berichtet hat. Er schilderte seine Reportage so: Ich sehe von meinem Hotel aus jetzt direkt nach Westen und über den ganzen Himmel zucken Lichtblitze. Es sieht nach einer Art Flugzeugabwehrfeuer aus, eine Reihe von Blitzen am Horizont. Irgendetwas ist ohne Frage im Gange, etwas geht vor. Der ganze Himmel leuchtete auf mit Blitzen, anhaltend. Und jetzt können wir offenkundige Leuchtspuren am Himmel sehen. Flugzeuge kommen jetzt auf unser Hotel zu, Blitze und der Donner von Flakgeschützen. Ein Angriff ist im Gange. Soweit dieses nur zur Ergänzung, noch einmal rückblickend auf das, was vor etwa 1,5 Stunden geschah.